Das neue Ehepaar aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das neue Ehepaar. Nach so viel bittern Hindernissen, nach so viel ängstlicher Gefahr, als jemals noch ein zärtlich Paar hat dulden und beweinen müssen, ließ endlich doch die Zeit mein Paar das Glück genießen, das, wenn's ein Lohn der Tugend ist, sich durch Beständigkeit zehnfach verdient hatten. Sie, die sich hart bedroht als Liebende geküsst, die küssten sich nunmehr erlaubt als Ehegatten, nachdem sie neidischer Freunde List und strenger Eltern Zorn liebreich besänftigt hatten. Wer war nach langer Jahre Müh nun glücklicher als er und sie? Denn was man liebt, geliebt besitzen können, in einem treuen Arm sich seines Lebens freuen, ist, Menschen, dies kein Glück zu nennen, so muß gar keins auf Erden sein. Hier wett ich wohl, daß mancher heimlich spricht, der gute Mensch versteht es nicht. Denn wär die Lieb ein Glück, was könnte mir denn fehlen, da ein erlesenes Weib in meinen Armen liegt? Ist sie nicht reich und schön, doch bin ich nicht vergnügt. Ich glaub es, lieber Freund, allein sich so vermählen, wie viele tun, das heißt nicht lieben, nein, das heißt mit weit getrennten Seelen ein Leib in einem Hause sein. Ein unverhofftes Glück begegnet unsern beiden, wie weinen sie vor Zärtlichkeit. Der arme Mann soll itzt auf kurze Zeit von seiner teuren Gattin scheiden, weil ihn ein naher Freund in einer fernen Stadt zum Erben eingesetzet hat. Von heißen Lippen losgerissen und doch entbrannt, sich länger noch zu küssen, sprach eines, was der andere sprach, dem anderen immer stammelnd nach, ein Lebewohl, ein seufzend Ach. Er stieg nunmehr ins Schiff, wie oft sah er zurücke, und Doris blieb am Ufer stehen, um ihrem Damon, ihrem Glücke, noch lange schmachtend nachzusehen. O Himmel, hörte ich sie noch an dem Ufer flehen, bring meinen Mann gesund zurücke. Das Schiff bringt ihn an seinen Ort, er schreibt mit jeder Post, bald, Doris, werd ich kommen. Kaum hat er auch sein Gut noch in Besitz genommen, so eilt er schon zu Schiffe wieder fort und schreibt, damit sie nichts von seiner Ankunft wüsste, dass wieder sein gegebenes Wort er noch 8 Tage warten müsste, ehe er sie wiedersah und küsste. Die junge Frau, die, wenn die Sonne entwich, aus ihrem von der See nicht fernen Hause schlich und gern am Ufer sich verweilte, ging itzund an der Freundin Hand, mit der sie stets ihr Herze teilte, an den ihr angenehmen Strand. Sie redten, und wovon? Errätst du dies noch nicht? Wovon ein treues Weib, die schmachtend wartet, spricht? So bist du auch nicht wert, den Inhalt zu erfahren. Nein, nein, verschweig es, mein Gedicht, wie zärtlich Doris' Wünsche waren. Das Herz wird dem, der liebt, sie selber offenbaren, und für die anderen schreib ich nicht. Indem das Doris noch mit manchem frohen Ach von ihres Gatten Ankunft redte und von dem Gastgebote sprach, dass sie sich ausgesonnen hätte, indem sie noch von ihrer Erbschaft redte und wenn sie den Entwurf von ihrem Glück gemacht, sich oft in dem Entwurfe störte und den, der sie im Testament bedacht, mit dankerfüllten Tränen ehrte, indem sie zum Voraus die Armen speisen ließ und mütterlich den Weisen sich erwies, der Krankenherz mit Stärkungen erquickte und den Gefangenen Hülfe schickte, indem sie dies im Geist von ihrer Erbschaft tat und in ihr Glück vertieft ans Ufer näher trat, ging ihre Freundin an: Was schwimmt dort auf dem Meere? Ein Kästchen, wie wenn's voll Juwelen wäre. Ach, Doris, wäre das nicht schön? Allein, ich sag es dir, ich hab's zuerst gesehen. Und kömmt es an den Strand geschwommen, so ist das Glück des Schiffbruchs mein. Doch du wirst ja bald niederkommen, und das versteht sich schon, ich muß Gevatter sein. Dann bind ich dir 3 Schnüren Perlen ein. Die junge Frau belohnte Scherz mit Scherze. Es nähert sich, fing jene wieder an. Doch wie erschraken sie, als zu ihrem Schmerze fern einen Leichnam schwimmen sahen. Wer weiß, sprach Doris, welcher schon die Tränen in den Augen stunden, wer weiß, ist der, der hier sein Grab gefunden, nicht grauer Eltern einz'ger Sohn? Wer weiß, mit welcher trunkenen Freude itzt die verlebten Alten beide ihn zu empfangen fertig stehen und sich im Geist erfreuen, die Braut ihm anzubieten, die sie für ihn erwählt und treulich für ihn hüten. Gott geb es nicht, dass sie den Anblick sehen. Wer weiß, ward nicht durch seinen Tod der treusten Frau ein lieber Mann entrissen, die bald ihr eigenes Weh, bald ihre Kinder Not in Armut wird beweinen müssen. Wer weiß, wie vielmal er betränt, ehe er noch starb, das arme Weib erwähnt. Doch, Freundin, komm von der betrübten Stelle, damit mein Herz nicht länger zittern darf. Dies sagte sie und ging, als eben eine Welle den Toten an das Ufer warf. Die Freundin sah ihn an und schrie mit Ungestüm: Mein Vetter! Und fiel neben ihm. Auf dies Geschrei kam Doris wieder, der lieben Freundin beizustehen. Ach, Doris, ach, was wirst du sehen? Sie sieht und fällt auf ihren Gatten nieder und stirbt an seiner starren Brust. Indes erwacht die Freundin wieder und zeigte der Nachbarschaft den doppelten Verlust. Hier bebte der, den man nie zittern sehen, und dem, der nie geweint, floss Wehmut vom Gesichte, und niemand fragte, was geschehen, der Anblick selbst erzählte die Geschichte. Beweint, ihr mitleidsvollen Seelen, die traurigste Begebenheit elend gewordener Zärtlichkeit, und schmeckt das Glück, um andere sich zu quälen. Lasst uns die Unschuld oft im größten Unglück sehen und leidet mit bei fremden Schmerzen. Dies Mitleid heiligt unsere Herzen und heißt die Menschenlieb in ihr uns Haupt erhöhen. Die Tugend bleibt uns noch im Unglück selber schön. Ende von Das neue Ehepaar.